Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Die freien Radios tragen es ja schon im Namen. Aber was ist das für ein eigenartiger Begriff, der durch David Hasselhoff und Marius Müller-Westernhagen ideologisch kontaminiert und fast völlig kompromittiert ist? Heute geht es um Freiheit. Freiheit, die ich meine. Was tun? In zwei Vorträgen werden wir uns im Spannungsfeld von Freiheit und Moralität, Determinismus und Praxis, Kausalität und Willkür, Autonomie und Spontaneität annähern. Dazu hören wir als erstes seinen Vortrag von Lars Quadfasel, die Abgründe der Autonomie zur Kritik von Freiheit und Subjektivität. Von 2011. Und in der zweiten Stunde ein Vortrag von Paul Menz, 2013 gehalten. Philosophie im Angesicht der Verzweiflung. Adornos negative Philosophie der Moral. Es ist ja ein sehr großes Thema, Freiheit, Autonomie, Subjektivität, was sicherlich nicht erschöpfend heute Abend behandelt werden kann. Ich werde also eher so versuchen, so ein paar Schlaglichter oder kritische Modelle oder so etwas zu werfen, und geht um das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit und wie beides eben ineinander verschlungen ist unter den herrschenden Verhältnissen. Begriffe wie Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter sind immer Schlagworte, sagen sich emanzipatorisch, revolutionär, wie auch immer verstehender Bewegungen gewesen, sind aber gleichzeitig, und das ist vielleicht eine Erfahrung, die sich nach 68 nochmal verstärkt haben, sozusagen rekuperiert worden, wie das bei den Situationisten heißt, zu herrschaftlichen Zwecken. Wenn einem also heute die Rede von Freiheit, Autonomie oder Selbstverwirklichung begegnet, dann eigentlich ziemlich genau in Gestalt von Repression und Unfreiheit. In Gestalt von einer totalen Beschlagnahme der Menschen, die als Ich-AG zum Beispiel auf dem Markt ihr Glück und ihre Bestimmung suchen sollen. Und dabei eben nicht nur, wie früher Arbeiter, ihre Muskeln verausgaben, sondern wirklich ihre gesamte Persönlichkeit, ihre Teamfähigkeit, ihre Schlüsselqualifikationen, ihre Emotionen. Weswegen ja heutzutage auch jeder, der ein bisschen Erfolg haben will, jedenfalls in den richtigen Berufen, gerade kein angepasster Spießer sein darf, sondern ein totaler Nonkonformist, der seinen Job eben als gleichzeitig als Hobby pflegt und am liebsten dann in seiner Computerfirma übernachtet und sich nachts die Pizza kommen lässt und sowas alles. Also diese Vorstellung von Freiheit in so einem Begriff wie Ich-AG, also wo beides wirklich unmittelbar zusammenkommt, diese Betonung von Ich und ihre gleichzeitige Negation durch AG, wo man also zu sich selber sich verhalten soll wie zu einem Betrieb. Ein anderes schönes Beispiel ist der Begriff der Autonomie, nachdem sich immer eine gesamte linksradikale Strömung benannt hat, in Italien, in der Bundesrepublik, die einem heute aber in Begriffen wie Schulautonomie begegnet, in verschiedenen anderen auch, wobei Schulautonomie dann eben heißt, dass die Schulen ganz frei über Sachen entscheiden können, und zwar in der Regel, wie bestimmte Mängel verwaltet werden sollen. Das heißt, kriegt zwar irgendwie deutlich weniger Geld für Lehrerversorgung, aber kann jetzt wenigstens entscheiden, wo das fehlende Geld gespart werden muss. Ein besonders schönes Beispiel gibt es aus dem Land, wo die Berufung auf Freiheit als Freedom und Liberty natürlich besonders stark ist. Aus den USA in dem schönen Büchlein What Went Wrong? The Resistible Rise of the American Right. Wird sozusagen die Rhetorik der republikanischen Rechten seit Ronald Reagan beschrieben, wo es eben auch immer so Buchtitel gibt wie When I Was Young, This Was a Free Country, also als ich noch jung war, vor den demokratischen Reformen der 60er, war das hier ein freies Land, weil, so die schönen Beispiele, da durfte noch jeder irgendwie seine Blätter verbrennen im Garten, wann er wollte, und man konnte irgendwie mit Sprengkörpern rumhantieren, ohne dass ein Staat dazwischen geht. Und diese Betonung Freiheit gegen Staat, Freiheit gegen Bürokratie ist ja sozusagen die Leitideologie eigentlich jeder Reform, nach der es den Menschen schlechter geht, aber sie das gute Gefühl haben, dass kein Staat mehr sie drangsaliert mit ausreichenden Sozialhilfezahlungen und keine Gewerkschaft mit ihrem bürokratischen Apparat dafür sorgt, dass sie Arbeitnehmerrechte durchsetzen können. Vielleicht ein Beispiel, an dem sich diese ganze Problematik von Freiheitsemphase sehr schön zeigen lässt, ist der sogenannte arabische Frühling. Ich erinnere mich an einen Diskussionsbeitrag von Thomas von der Ostensacken, wo von der Ostensacken unter Berufung auf Hannah Arendt erklärte, dass Großartige an den Revolutionen in Ägypten und Tunesien sei, dass es gerade keine Brotrevolten seien, sondern wirkliche Freiheitsbewegungen, das heißt, sich im politischen Raum tummeln statt im ökonomischen Raum, oder eben selber auch betonen würden, uns geht es nicht um Brot, uns geht es um Freiheit. Die Idee dahinter ist natürlich, dass so ist auch Hannah Arendts Begründung, sobald es um Brot geht, um Brotrevolten, ist der Mensch auf seine Kreatürlichkeit reduziert, und geht es immer um Mitleid, und mit Mitleid lässt sich sozusagen immer das Repressivste durchsetzen, während nur der Raum jenseits vom ökonomischen, von der Reproduktion des Einzelnen, also der politische Raum, tatsächlich Freiheit eröffnet. Dann kann man ziemlich gut zeigen, was daraus geworden ist. Im Moment gewinnen ja die Islamisten reihenweise die Wahlen. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass Demokratie in Ländern wie Ägypten und Tunesien, und das gehört ja immerhin noch zu den Schwellenländern und nicht zu den wirklich verelendetsten Gebieten dieser Welt, trotzdem nur Mangelverwaltung heißen kann. Das heißt, zu dem Mangel kommt noch der Zwang dazu, ihn selber verantworten zu müssen. Das heißt, niemand anders zu haben, der sozusagen als Diktator verantwortlich zu machen ist, sondern wir selber müssen uns diesen Mangel als Sachzwang aneignen. Und wenn man unter den Bedingungen dann auch noch sagt, es geht uns nicht um Brot, sondern um Freiheit, bleibt sozusagen naturwüchsig nur noch die Ideologie der Islamisten, der Muslimbrüderschaft übrig, nämlich Ehre statt Luxus und Wohlleben. Suppenküchen statt Paläste für alle. Insofern ist, wenn von Freiheit hierzulande die Rede ist, gerade in diesem Kontext von Reformen, von Selbstverwaltung, von also Appropriation des Mangels und des Elends als meine eigene Chance, schnell die Idee nahe, es geht hier um eine Täuschung oder um eine Illusion, das ist nicht die wirkliche Freiheit, sondern nur eine falsche Freiheit. Nur zeigt sich gerade, denke ich, in dieser ganzen Ambivalenz der Berufung auf Freiheit zu herrschaftlichen Zwecken wirklich die Problematik eines von Begriffen wie Freiheit und Autonomie selbst. Und die Problematik besteht darin, dass ich nicht einfach einen wirklichen, echten Freiheitsbegriff gegen einen falschen Freiheitsbegriff stellen kann, sondern eigentlich gerade als Materialist, als Kommunist, als Revolutionär, wie auch immer, der nichts gelten lassen will, nichts Übernatürliches gelten lassen will, kein Gott, keine Seele, wirklich die größten Probleme habe, einen Begriff wie Freiheit, wie Autonomie theoretisch zu fundieren. Weil jede Konzeption von Freiheit ja eine ist von mehr als Natursein und deshalb üblicherweise genau eine übernatürliche Instanz auch braucht. Konkret meint das gerade der Materialismus, gerade revolutionäre Theorie, erklärt das Handeln des Individuums ja gerade nicht aus einfach dessen eigenen Entschlüssen, die er oder sie verwirklicht, sondern aus den Bedingungen, die die Geschichte produziert hat, die die Gesellschaft stellt und die wiederum Geschichte und Gesellschaft als Vermittlung des Zwangs Stoffwechsel mit der Natur zu treiben, das heißt als die Form der menschlichen Aneignung von Natur, als Vermittlung des Naturzwangs oder anders aus der Produktion. Produktion aber wiederum ist selber nur ein Begriff, der zu verstehen ist als Produktion von Freiheit von Naturzwang. Ein Begriff wie Geschichte setzt einen qualitativen Wandel voraus, das heißt ein Anderswerden können der Dinge. Sonst wäre es eben keine Geschichte, sondern gleichbleibendes Kontinuum. Und erst recht die Revolution, die Vorstellung eines qualitativen Sprungs in ein, wie es bei Marx ja auch heißt, Verein freier Menschen. Die Aporie ist also einerseits, wie kann ich überhaupt einen solchen Begriff theoretisch fundieren? Andererseits, wenn ich sage, okay, es gibt ihn jetzt noch nicht, Freiheit ist etwas Hergestelltes, dann setzt diese Vorstellung einer zukünftigen, erst noch herzustellenden Freiheit der Menschheit voraus, dass eben jetzt schon die Möglichkeit besteht, diese Freiheit herzustellen. Das heißt, dass die Freiheit, die erst hergestellt werden soll, selber schon wiederum einen freien Akt der freien Produzenten voraussetzt. Dass es ohne Begriffe wie Freiheit und Autonomie ihrer ganzen theoretischen Problematik zum Trotz nicht geht, kann man sozusagen am Gegenbeispiel sehr schön zeigen. Die Strömungen, die in der kommunistischen Geschichte sind ja nicht wenige, versucht haben, ohne das auszukommen, die also mit Histomat und Diamat, also historischem Materialismus und dialektischem Materialismus in der Lenin-Stalin-Mao-Tradition wirklich alles auf geschichtliche Bewegungsgesetze reduzieren, die wiederum dann zu einem Überfluss auch noch den natürlichen Bewegungsgesetzen, also der Naturdialektik, wie es dann bei Engels heißt, abgelauscht sein sollen. Gerade diese Erklärung, die wirklich das Handeln von Kommunalpolitikern aus der großen Weltgeschichte ableitet, ging in ihrer Praxis gerade einher mit der größten Willkür, nämlich mit einer Verehrung der großen Individuen, dem Personenkult um Leute wie Lenin, Stalin, Mao, deren große geniale Gabe es ja gewesen sein sollte, diese geschichtlichen Bewegungsgesetze zu verstehen und anzuwenden, und schlägt also sozusagen genau um in einen wirklich urbürgerlichen und nur noch sehr viel dummeren Geniekult um den großen Einzelnen, der mit seiner stählernen Faust, wie es dann bei Stalin heißt, die Geschichte auf den richtigen Weg zwingt. Das heißt, es ist eine Art von Einheit, von einer unglaublich kontemplativen Schau auf die Weltgeschichte. Sagen, ich gucke, was machen die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze, da kann man eh nichts dran tun, irgendwann schlägt das sowieso naturwüchsig in den Kommunismus um. Und andererseits einen total besinnungslosen Aktivismus, wo den entschlossenen und tatkräftigen Führern applaudiert wird, die sich dann auch selber applaudieren. Also wenn ein stalinistischer Führer irgendwie redet, dann applaudieren natürlich die Leute, aber der stalinistische Führer muss auch immer applaudieren, weil ja aus ihm der Weltgeist spricht und nicht die einzelne Person, und er applaudiert dann sozusagen diesem Weltgeist mit. Und auch diese Position, dieses, was sich dann eben dialektischer und historischer Materialismus schimpft, ohne besonders, wie ich es versucht habe darzustellen, materialistisch zu sein, diese Form des Materialismus findet man eben heute auch rekuperiert, angeeignet in bestimmten bürgerlichen Strängen, zuvörderst natürlich der Gehirnforschung, die eben auch sagt, alles, was Menschen so tun, ist sowieso nur determiniert dadurch, welche Naturgesetze in ihrem Gehirn ablaufen und welche Bahnen irgendwie Kationen und Anionen haben, um dann eine Synapsenausschüttung zu bewirken. Und mehr ist das sowieso nicht, und irgendwie Vorstellungen, alle weitergehenden Vorstellungen von Freiheit und Autonomie seien eine Illusion, weil ja nicht das Ich denkt und handelt, sondern, was auch immer das heißen soll, das Gehirn. Bemerkenswerterweise geht sozusagen diese Houssay von Freiheits- und Autonomiepropaganda in dieser Form, wie ich sie versucht habe darzustellen, für Selbstverwirklichung in der Arbeit, in der Ich AG, ganz wunderbar zusammen mit der Houssay von Gehirnforschung und von Leuten, die sagen, dass Vorstellungen von Autonomie, Subjektivität, Selbstbestimmung doch sowieso nur ein großer Tüdelü sein, mit dem man jetzt endlich dank der neuen Computertomographie-Techniken aufräumen kann. Und zumindest das sollte zu denken geben, insoweit, dass ein Begriff wie Freiheit offensichtlich hervorragend mit der Propaganda fürs Gegenteil zusammengehen kann. Eine Propaganda für Freiheit wunderbar mit der Propaganda für Unfreiheit koexistieren. Ich denke, dieses Moment ist gerade in dem, was Karl Marx selber über Freiheit zu sagen hat. Er ist ja nicht in dem Sinne irgendwie ein Philosoph, der sich die großen Fragen der Menschheitsgeschichte nochmal stellt. Aber solche Fragen wie Freiheit tauchen eigentlich immer eher nur in kleinen Abschweifungen auf. Aber gerade dort zeigt sich es eigentlich in ihrer ganzen Komplexion. Einerseits gibt es eben bei Marx immer diese Rede von Charaktermasken. Das heißt, es ist Blödsinn, einzelne Leute und deren Wollen, Motivationen und so weiter für die gesellschaftlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen. Weil, wie es eben in der Einleitung zum Kapital heißt, wenn ich irgendwie die Kapitalisten nicht rosig zeichne, dann ist das nie persönlich gemeint. Es geht um Charaktermasken, und ausgerechnet ich ja irgendwie die Geschichte als Naturgeschichte verstehe, die Kapitalismus naturgeschichtlich erkläre, kann eben nicht sozusagen Individuen verantwortlich machen. Aber diese Sprache von Naturgeschichte, von Charaktermaske ist natürlich nicht rein deskriptiv, sondern immer auch polemisch. Das heißt, polemisch gegen Verhältnisse, die eben wirklich funktionieren, als wären sie von Natur. Und den Individuen, die sie konstituieren, gar nicht zugänglich. Ebenso polemisch verhält es sich ja auch mit dem Begriff von der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters, also wo Marx sehr lapidar über die die ganze Freiheitsemphase der Bürger sagt, naja, das Kapitalverhältnis braucht halt eben die Freiheit in Gestalt des doppelt freien Lohnarbeiters. Doppelt frei heißt eben einerseits frei, seine Arbeitskraft auf dem Markt an den Meistbietenden zu verkaufen, heißt aber zweitens und als Voraussetzung des ersten frei von Produktionsmitteln sein. Das heißt, nichts zu haben außer die eigene Arbeitskraft und deshalb allein schon, um nicht verhungern zu müssen, gezwungen zu sein, diese zu verkaufen. Meistens wird sozusagen als polemische Pointe nur dieser zweite Teil mitgedacht, die wie noch in dem schönen Liedtitel Freedom is just another word for nothing left to lose. Aber die erste Bestimmung ist ebenso unabdingbar, festzuhalten, dass es eben tatsächlich eine Differenz gibt zwischen Lohnarbeit und Sklaverei. Da zeigt sich auch sehr, dass das eben nicht einfach als Illusion oder Täuschung oder sowas zu verstehen ist, diese Freiheit, weil sie sozusagen ganz praktische materielle Wirkungen hat. Und es gibt ein schönes Zitat von Marx aus den ökonomischen Manuskripten 61-63, wo er sagt, dem Sklaven gegenüber wird diese Arbeit, also des freien Lohnarbeiters, produktiver, weil intensiver und kontinuierlicher, indem der Sklave nur unter dem Antrieb äußerer Furcht, aber nicht für seine Existenz arbeitet, die ihm nicht gehört. Der freie Arbeiter dagegen angetrieben von seinen Wants, also seinen Bedürfnissen. Das Bewusstsein der freien Selbstbestimmung, der Freiheit, macht den einen zu einem viel besseren Arbeiter wie der andere, dito das Gefühl der Responsibility, der Verantwortung, da er wie jeder Warenverkäufer responsibel für die Ware ist, die er liefert, und sie in gewisser Qualität liefern muss, soll er nicht von anderen Warenverkäufern derselben Spezies außer Feld geschlagen werden. Und ich finde, das bringt sozusagen wirklich sehr schön diese ganze Selbstverwirklichungsscheiße von heute auf den Punkt, worum es da geht. Freiheit ist eine Produktivkraft des Lohnarbeiters, also tatsächlich ein materialistisch zu bestimmendes Phänomen. Aber man kann noch weitergehen, dass nämlich in diesem Begriff des freien Lohnarbeiters tatsächlich auch ein Verhältnis von Arbeit, Arbeitskraft und Freiheit sich niederschlägt, dessen eine Dimension eben ist, wo Marx sagt, dass diese Freiheit von Produktionsmitteln nicht einfach nur etwas Schlechtes und Verkehrtes ist, sondern auch Vorbedingung eines Besseren, wo Marx also vor allen Dingen in den Grundrissen davon spricht, dass die Auflösung der ursprünglichen Einheit des Arbeiters mit den Arbeitsmitteln, das heißt sozusagen das Verwachsensein mit Grund und Boden in agrarischen Verhältnissen, natürlich eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Möglichkeiten ist und dass die Trennung des Arbeiters von also die Herauslösung aus dieser ursprünglichen Einheit, die Trennung von Arbeit und Arbeitsmittel, Voraussetzung ist, dass überhaupt Arbeit dem freien Lohnarbeiter etwas Äußerliches und der Möglichkeit nach Gleichgültiges wird, dass er also nicht mehr über seine produktive Tätigkeit bestimmt wird. Was also unter den herrschenden Verhältnissen seine unmittelbaren Auswirkungen in Not und Elend findet, also eben die Freiheit von Produktionsmitteln als Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen, ist gleichzeitig der Möglichkeit nach ein Vorschein eben von Freiheit, nämlich genau in dem Sinne einer Freiheit von der Arbeit, von Mühsal und Plackerei, in genau dem Sinne, in dem Marx eben auch im dritten Band des Kapitals davon spricht, dass das Reich der Freiheit immer erst jenseits des Reiches der Notwendigkeit beginnt. Und die Notwendigkeit ist eben verstanden als Stoffwechselprozess mit der Natur, als deren produktive Aneignung, wo Marx sagt, okay, die kann man sinnvoller, rationeller regeln, aber Voraussetzung für das menschliche Reich der Freiheit, eben für das Ausdehnung, ist sozusagen erste Voraussetzung die Begrenzung, Verringerung des Arbeitstages. Also je weniger Arbeit, je mehr Freiheit. Nur bleibt es, und das ist dann natürlich die materialistische Pointe, nicht bloß bei dieser idealistischen Gegenüberstellung, die es ja auch eben natürlich schon in diversen antiken bis bürgerlichen Konzeptionen gibt, sondern geht wiederum in die geschichtliche Bestimmung der Arbeit selbst ein, des produktiven Verhältnisses zur Natur, ist eben Schlüssel zu dem, was bei Marx, dessen scheinbarer Produktivismus ist, wo dann eben immer die MLer auch, also in der Sowjetunion, in der DDR, ihre ganze Arbeitspropaganda, wie toll schuften ist, mit Marx-Zitaten belegen konnten. Wenn Marx aber eben davon schreibt, dass zum Beispiel die Industrie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte ist, also der menschlichen Potenzen und Fähigkeiten, dann ja eben nicht in dem Sinne, dass in der Industrie der Mensch so erst wirklich zu sich selber kommt, erst wenn der Schweiß rinnt, dann ist man wahrhaft Mensch, sondern weil in der Industrie gerade die Fähigkeit angelegt ist, sich aus dem bloß Naturhaften, dem bloßen sein Leben irgendwie fristen müssen, sein Dasein erhalten zu müssen, weil darin die Möglichkeit enthalten ist, sich gerade aus diesem bloß Naturhaften zu lösen, eben mehr zu können als bloß zu überleben. Man könnte diese Bestimmung bis hin wirklich in die Wertbestimmung im Kapital selber verfolgen. Ich deute das jetzt gerade nur mal an. Die Frage ist nämlich, also die meisten Leute wissen ja, dass Marx sagt, okay, Wert ist verausgabte, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und die Frage ist, warum ist eigentlich nur menschliche Tätigkeit, das heißt Arbeit, das, was Wert und Mehrwert schafft und nicht zum Beispiel das, was so ein Tier, was so ein Ochse zum Beispiel tut. Zumal, wenn man natürlich weiß, dass Arbeit unterm Kapital die Leute nicht selten auf den Status von Ochsen reduziert. Das heißt, es eigentlich nicht so richtig viel Unterschied ist, ob jemand jetzt sich am Fließband abplackt oder der Ochse unterm Joch irgendwas zieht. Dass also gerade die Reduktion des Menschen auf Kreatürliches, auf sozusagen seine Muskelkraft in der Produktion stattfindet. Oder anders, dass die allermeisten Menschen, die produktive Arbeit leisten, ihr Produkt gerade nicht, wie das bei Marx dann im Kapital heißt, als Spezifikum menschlicher Arbeit, gerade nicht ihr Produkt fertig im Kopf haben, was sie leisten wollen, sondern ganz im Gegenteil nur sehen, was weiß ich, am Fließband gerade immer wieder den gleichen Schritt von irgendeine Schraube da reindrehen und da ist überhaupt nichts mit Produkt fertig im Kopf. Was aber heißt, dass diese Differenz, die Differenz von tierischer Plackerei und menschlicher Arbeit, auf der eben so etwas wie Wertproduktion beruhen soll, eben nicht zu haben ist auf der Ebene der einzelnen Arbeiten, sondern wirklich auf dieser abstrakt allgemeinen Ebene, nämlich durch Teilhabe dadurch, dass die Arbeit Bestandteil der Gesamtarbeit der Gattung ist. Das heißt, ihrem Anteil an der Produktion, an der Menschheit, die ja nicht einfach da ist, nicht einfach eine Naturtatsache ist, sondern erst etwas Herzustellendes, die sich also durch ihr Mehrprodukt über Natur erhebt oder anders ausgedrückt, und das wird von Wolfgang Purth in seiner Theorie des Gebrauchswerts sehr schön ausgeführt, dass die Plackerei, die die Menschen tun, dieser ganze furchtbare Zwang, den sie sich auch antun, rückwirkend aus der Perspektive des Vereins Freier Menschen als Beitrag zu seiner Herstellung erscheint. Nämlich eben tatsächlich in diesem Sinne, dass es ein Beitrag war zur Abschaffung des Zwangs, zur Plackerei, dass die Sachen, die alle hergestellt wurden, die Maschinen und so weiter, wirklich den Nutzen hatten, menschlichen Bedürfnissen zu dienen und nicht der blinden Wertverwertung. Zwei Momente sind also an dieser Konzeption meines Erachtens entscheidend. Nämlich einmal das Ineinander, also das Verschlungensein von Freiheit und seinem Gegenteil, der Unfreiheit, dem Zwang, und zwar in seiner Doppeltheit wiederum als Natur und gesellschaftlicher Zwang, also als Herrschaft. Und andererseits aber das, was ich zuletzt angedeutet habe, der Rekurs auf die Zukunft, dass Freiheit, wenn man das lapidar sagen will, etwas ist, was sozusagen seine Grundlage erst in der Zukunft, in einem tatsächlichen zukünftigen Verein freier Menschen hat, da man nur so von Freiheit reden kann, weil eben nur die Zukunft darüber entscheidet, ob das Mehrprodukt, was die Menschen herstellen, etwas Spezifisches, Menschliches ist, also mehr als Natur, oder doch bloß ein Vorrat, wie ihn auch Hamster oder Eichhörnchen anlegen. Die trübe Einheit von Freiheit und Notwendigkeit, von Freiheit und Zwang, wo man die Sachen eben nicht so schön auseinander dividieren kann, das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen, lässt sich eben tatsächlich auch an jeder Konzeption nachweisen, die von Freiheit positiv redet, das heißt begrifflich dingfest machen will. Es gibt ja in sozusagen gesellschaftlich zwei vorherrschende Vorstellungen von Freiheit. Die eine ist, die Freiheit ist eben tatsächlich totale Voraussetzungslosigkeit. Mein Wille ist nur dann frei, wenn er durch nichts als sich selbst bestimmt ist. Also so eine ganz tautologische Vorstellung. Und das ist natürlich ein Freiheitsbegriff von wirklich totaler Willkür, von totaler Losgelöstheit aus allen gesellschaftlichen und Naturverhältnissen, eine maßlos aufgeblasene Autonomie, die selbst dann wiederum in totale Heteronomie umschlägt, weil eine Freiheit, die durch nichts bestimmt wird, wirklich nur keine Kriterien hat von dem absoluten Zufall, ich will das nun mal so, weiß ich doch nicht warum, überhaupt nicht zu unterscheiden ist. Und das ist sozusagen auch in diesen ganzen fürchterlichen Debatten um Gehirnforschung die total blöde Kontraposition zur total blöden Gehirnforschung. Also die einen sagen, es ist alles durch Gehirnprozesse determiniert und die anderen sagen, nein, wegen Quantentheorie und so gibt es da ja Indeterminationen und das ist dann sozusagen der mystische Ort der Freiheit. Also Freiheit eben wirklich, weil Sachen manchmal auch zufällig im Gehirn ablaufen. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich, wenn ich mir so viele Menschen angucke, ist das ja so eine Vorstellung von Freiheit, dieses, ich finde das nun mal gut. Also, das ist nur ich und Persönlichkeit und so, ist immer nur da, wo es keine Gründe gibt, wo es keine Vernunft gibt. Die andere Position identifiziert genau Freiheit und Vernunft, woran auch eine ganze Menge sympathisch ist, also die Fähigkeit, Dinge vernünftig zu beurteilen und danach zu handeln, ist eben das, was den Menschen anders macht als das blöde Vieh. Oder auch eben die Vorstellung, dass Freiheit und moralisches Handeln miteinander identisch sind. Das Problem ist eben nur, dass ich gerade in diesen Vorstellungen die Freiheit eigentlich nur in der Abweichung von dem, was richtig und vernünftig ist, unter Beweis stellt. Klassisches Beispiel ist natürlich der Sündenfall. Also der funktioniert nur, die biblische Version davon, weil die Menschen ja frei sind, auch gegen Gottes Verbot zu handeln. Aber Freiheit beweist sich eben wirklich nur darin, dass man auch sündigen kann. Und wenn man es bleiben lässt, weil man also Gottes Gesetzen gehorcht, dann ist ja eigentlich nie so richtig zu unterscheiden, ob das jetzt aus Freiheit geschieht oder weil Gott einem das halt befiehlt. Aber durch die Möglichkeit, dass die Menschen ja auch sündigen könnten, also auch was total Blödes und Unvernünftiges tun könnten, wird sozusagen dieses Gehorchen der Gesetze nochmal moralisch geadelt oder erstrahlt eben in güldenem Licht. Man findet dieses Problem sozusagen säkularisiert, selbst noch in der wahrscheinlich größten bürgerlichen Philosophie von Freiheit und Autonomie, nämlich der Kantschen, wo Freiheit eben tatsächlich das vernünftige, sittliche, nach menschlich gegebenen Gesetzen bestimmte Handeln ist. Aber es ist eben auch immer ein Handeln, was auf der Lostrennung vom bloß empirischen Ich beruht. Also Durchsetzung eben dieser moralisch vernünftigen Bestimmung gegen das, was Kant die Pathologie nennt. Also das Pathologische, die Triebe, die Lust, der Wunsch nach Glückseligkeit. Und weswegen diese ganze Verquickung von Freiheit und Vernunft auch immer so etwas unglaublich Repressives hat. Also schon bei Kants ganze praktische Beispiele hat ja Adorno gesagt, für moralisches, das heißt Handeln aus Freiheit, sind eigentlich immer welche, die extrem repressiv sind, wo man dann nicht lügen darf, wenn der Häscher vor der Tür steht, um einen unschuldig Verfolgten einzufangen, den man gerade versteckt hat. Und in dieser ganzen Rede von menschlicher Freiheit ist immer auch so ein gewisser Staatsanwaltsblick. Menschliche Freiheit ist vor allen Dingen die hervorragende Legitimation, um strafen zu dürfen, weil die Menschen konnten ja auch anders, sie sind verantwortlich für ihr Handeln. Man könnte sagen, weitergehend, Freiheit ist eigentlich geradezu Grundvoraussetzung, dass es so etwas wie Herrschaft überhaupt gibt. Denn über Steine, also über Dinge, die keinen eigenen Willen haben, kann ich eigentlich nicht herrschen. Wenn ich einen Stein wegkicke, dann habe ich nicht über ihn geherrscht, ich habe ihn halt weggeräumt. Während ich über einen Menschen herrschen kann, weil die Herrschaft darin besteht, mir seinen Willen gefügig zu machen. Es gibt von Wolfgang Purth das schöne Beispiel, dass gerade die totale Herrschaft, die zum Beispiel der Folterer über sein Objekt hat, eigentlich keine mehr ist, weil der Mensch wirklich darin als Gefolterter ein Objekt ist, der, wie Wolfgang Purth sagt, mir noch nicht mal die Zeitung holen kann, weil er halt nur noch ein blutiger Klumpen ist, aber kein Mensch mehr. Das heißt, es ist eine Herrschaft, von der ich eigentlich gar nichts mehr habe, denn Herrschaft heißt eben einen Willen gefügig machen und nicht einen Menschen komplett willenlos machen, auf den Status eines Steins reduzieren. Umgekehrt ist aber geradezu nicht nur, wie Freiheit Grundvoraussetzung von Herrschaft ist, von Willkür, auch die Unfreiheit logisch gesehen die Grundvoraussetzung jeder Freiheit. Ich denke, die intensivste Erfahrung von Autonomie, von dem, dass ich meinen Zwecken gemäß handle, macht man ja nicht, wenn man lückenlos darlegen kann, ich habe so und so gehandelt, weil, sondern ganz im Gegenteil, in Erfahrung von, ich kann eigentlich gar nicht anders. Ich kann mir selbst nicht erklären, warum ich jetzt irgendwie diese Person, ich will es auch gar nicht, warum ich diese Person so abgöttisch liebe, dass ich irgendwie alles für sie tun würde. Und oder ich handle einfach aus einem inneren Zwang heraus, meiner Sache treu zu bleiben, gegen jeden pragmatischen, vernünftigen Selbsterhaltungsimpuls, indem ich eben gegen die Diktatur opponiere oder so. Das heißt, dass gerade die Autonomieerfahrung, also das, wo man tatsächlich mal das Gefühl hat, als Individuum zu handeln, welche sind, die einem gar nicht recht transparent sind, die sozusagen im Dunkel des Augenblicks, die einem in dem Moment selber überraschen, was tut man da, die einem also selber als eben so dieses ich konnte nicht anders, anders hätte ich mir nicht in den Spiegel gucken können oder so erscheinen. Bei Walter Benjamin gibt es gerade für diesen Umschlag von dem, was mir widerfährt, in etwas, was er leibhaftige Geistesgegenwart nennt, also eben einer tatsächlichen Erfahrung von Herr über die Lage zu sein, Haltung zu beweisen. Ein Beispiel aus der Antike, wo Benjamin sagt, also noch die Antike hatte das den Begriff wahrer Praxis und Scipio, also der römische Eroberer, betritt zum ersten Mal afrikanischen Boden, also landet in Karthago, geht vom Schiff runter, stolpert dabei und im Stolpern ruft er dann Te Neo Te Terra Africana, also ich ergreife dich, afrikanische Erde. Also sozusagen verwandelt dieses Stolpern, das, was ihm bloß widerfährt, in eine Geste des Triumphs. In diesen Umschlagssituationen ist Freiheit tatsächlich denkbar. Denn gegen die Vorstellung, diese beliebte Rede, Freiheit ist an sich immer schon da. Die Menschen seien an sich frei, die aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen selbst Gerhard Scheidt in seinem neuen Buch über den quälbaren Leib irgendwie pflegt. Oder in diesen Formen von egal was ist, ich kann ja immer noch frei entscheiden, denn wenigstens meine Gedankenfreiheit kann mir ja niemand nehmen. Also gegen alle diese Vorstellung, Freiheit sei wie ein Ding immer schon da an sich, ist im Gegenteil ja darauf zu beharren, dass es einen Einschnitt braucht. Denn der Säugling, also sozusagen die erste Form des Menschen, ist ja die unfreieste, die man sich denken kann, nicht sprachbegabt, hat keine Herrschaft über seine Muskeln, ist vollkommen abhängig von anderen, ist also das unfreieste Ding, was es gibt. Und aus diesem unfreiesten muss in irgendeiner Form ein Übergang stattfinden in etwas Freies, genau wie überhaupt die Vorstellung eines Vereins freier Menschen immer voraussetzt, dass es einen Übergang aus bloßen Naturwesen in mehr gegeben hat, in ein mehr als Natur. Und dieser Übergang, dieser Umschlag kann sich wiederum ja nur in den Formen der Entfremdung und der Autorität vollziehen. Ich nenne nur mal ein Beispiel, weil ich gerade beim Säugling war. Sprachentwicklung. Also die meisten Leute würden ja schon sagen, dass Sprache, sprechen zu können, eine wesentliche Vorbedingung ist für Freiheit, weil nur dadurch die Welt aneignbar wird in Form von Sprache. Dass Sprachentwicklung aber gerade etwas ist, was ich mir selber, wofür ich mich nicht entscheiden kann. Man kann einem Kind nicht erklären, Sprache ist was total Sinnvolles. Das kann es ja nicht verstehen. Sondern das Kind ahmt die Autoritätsperson nach, die spricht, blabbert halt erstmal irgendetwas sinnlose Laute vor sich her und irgendwann wird daraus was Sinnvolles. Also entsteht eben durch etwas, durch Mimik und durch Nachahmen einer Autoritätsperson in deren Autorität, dass das schon sinnvoll ist, diese komischen Laute auszustoßen, man vertraut. Bemerkung am Rande, zu den schwerst erlernbaren Begriffen oder schwerst erklärbaren Begriffen gehört ja das Wort Ich, also sozusagen der Gipfel der Autonomie, Ich sagen können, ist erstmal, wenn man das übt, wenn man sich das versucht anzueignen, eine unglaubliche Entfremdungserfahrung, weil Ich anders als zum Beispiel der Stuhl oder der Tisch nichts ist, worauf ich zeigen kann. Wenn ich sage, ich muss das Kind verstehen, dass es auch sich selber so nennen kann, dass das nicht mein Name ist, also nicht so Mama, Papa oder was auch immer, sondern eben, dass dieses Wort, was die anderen gebrauchen, mir auch zur Verfügung steht, sozusagen dieses kleine Partikelchen, worin alle ihre Individualität bezeichnen, sozusagen durch dieses Nadelöhr muss ich erstmal gehen, um meine Besonderheit ausdrücken zu können als ich. Freiheit hat also überhaupt nur seinen Sinn als Fähigkeit, sich sozusagen all diese Zwänge, die das Heteronome, die Prägung und Disposition, die geschichtlichen Bedingungen und so weiter, sich anzueignen, zu ihnen sozusagen unsere zu sagen, wie in der Marxischen Revolutionstheorie sich die Maschinerie, die Produktion, das, was die Menschen jahrtausende lang unbewusst, zwanghaft getan haben, als Bedingung von Freiheit anzueignen, nachträglich eben zu dieser Voraussetzung des Vereins freier Menschen zu machen. Nur ist gerade diese Form der Aneignung des Umschlags von Zwanghaften in Freies nicht ums Ganze verschieden von dem, was unter dem Kapitalverhältnis jederzeit passiert. Ich sagen müssen zu der ganzen Scheiße von Zwängen und Begrenzungen, Sinn herzustellen, wo das Sinnlose herrscht, das ist eben eine alltägliche Erfahrung. Man nennt sie auch Ideologie. Das heißt, niemand könnte ja existieren unter diesen Verhältnissen, wenn er sie immer nur als Zwang erfährt und nicht auch in irgendeiner Form versucht, aus ihnen Sinn rauszuschlagen. In der Lohnarbeit, erstens ist das Sinn, weil ich dann Geld habe und das machen kann, aber was weiß ich, niemand verrichtet eine Arbeit sinnvoll, der wirklich nur Dienst nach Vorschrift tut, sondern man muss auch immer irgendwie, naja, ich will es ja doch gut machen und so. Also man muss sozusagen immer sich diese Zwänge aneignen, um überhaupt aus ihnen Sinn machen, also in bestimmter Art und Weise immer schon aus Freiheit handeln, um eben die falschen Verhältnisse am Laufen zu halten und in ihnen zu existieren. Mein Fazit daher: Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung lassen sich tatsächlich nur negativ bestimmen, und zwar im dreifachen Sinne. Erstens in dem Sinne des Umschlags. Es gibt sozusagen als Riss im Kontinuum des organischen Ganzen, als Riss in den Kausalketten, in deren Lücken sozusagen die Möglichkeit des anderen auftaucht, die Möglichkeit des Umschlags, die Möglichkeit, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Wie aber die ursprüngliche Form, die erste Erfahrung eines Risses in den Kausalketten, ein Sprung im Kontinuum des organischen Ganzen, wahrscheinlich menschheitsgeschichtlich das Bewusstsein des Todes war, also etwas ganz und gar Unfreien, so ist auch jede weitere Ausdehnung, das heißt jede Wirkung mit Herrschaft verschwistert, Teil der Dialektik der Aufklärung. Und das gilt selbst noch sozusagen rückwirkend. Selbst wenn es einmal einen Verein freier Menschen geben wird, der sagt, okay, gut, die ganze Menschheitsgeschichte war einerseits natürlich eine von Unfreiheit, aber hat die Bedingungen der Möglichkeit hergestellt für diesen Verein freier Menschen. Gerade wenn es ihn dann gibt, wenn er denkmöglich wird auch nur, ist ja überhaupt nicht mehr zu erklären, warum es ihn nicht schon längst gegeben hat. Das heißt, gerade die Spekulation auf einen zukünftigen möglichen Verein freier Menschen, ohne den ja kein kommunistisches, revolutionäres Handeln auskommt, bewirkt immer zugleich diese unglaublich ernüchternde, schreckliche Fragestellung, wenn die Menschheit doch Besseres kann, warum hat sie diese beschissene, blutige, mörderische Geschichte dann produziert, statt was Besseres? Die Vorstellung von Freiheit hat eben auch immer dieses Moment von Trauer drinne. Wenn man also unter herrschenden Bedingungen von Freiheit reden will, und das wäre dann die dritte Form der Negativbestimmung, muss man immer vom Schlimmsten reden. Es sind also nicht die tollen großen Werke, die Genies, die wunderbaren Möglichkeiten, die die Welt so liefert, die tatsächlich am präzisesten und genauesten anzeigen, was der Menschheit möglich wäre, sondern ganz im Gegenteil, die Potenziale dessen, was möglich wäre, Potenziale von Freiheit und Autonomie, sind genau an dem zu gewahren, was abgewehrt werden muss. Wie viel Verrat also die Subjekte an sich selbst begehen müssen, um fortzuexistieren. Und in diesem Sinne ist also der Antisemitismus vielleicht der genaueste Indikator gesellschaftlich möglicher Freiheit, die es gibt. Insofern der Antisemitismus ja der Luxus ist, Menschen zu verfolgen und sogar zu vernichten, ein Luxus, den frühere Generationen nicht hatten. Da ließ man Leute als Sklaven für sich arbeiten, aber vernichtete nicht irgendwie in Massen. Also ein Luxus, das Überflüssige, was man sich gönnt, um jeden Gedanken an Luxus und Freiheit und Glück zu ersticken. Und je mehr man diese Gedanken eben ersticken muss, je zwanghafter also das Handeln wird, desto sehr kann man natürlich negativ eben sehen, was möglich gewesen wäre. Die Frage nach dem Verhältnis von philosophischer Kritik und der Möglichkeit von Moralität beschäftigt Horkheimer und Adorno bereits in der Dialektik der Aufklärung, in der sie schreiben, dass die bürgerliche, vor allem die kantische Moralphilosophie, ihre aufklärerische Kritik begrenzt, um die Möglichkeit der Vernunft zu retten. Dabei scheitert die bürgerliche Moralphilosophie mit ihrem Pathos des moralischen Sollens, welches sich an die amoralische Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft richtet, sodass diese Amoralität in die moralphilosophischen Kategorien selbst einwandert und so die Verwirklichung eines Zustands, in dem Moralität überhaupt erst möglich wäre, nicht nur von außen blockiert, sondern immer zugleich von innen hintertreibt. trotz dieser recht umfassenden Kritik an Kants Moralphilosophie widmet Adorno Kant einen großen Teil seiner Vorlesungen über die Probleme der Moralphilosophie, in der er, und das mag überraschen, die kantische Bestimmung der Freiheit in der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft als Ausgangspunkt seiner eigenen moralphilosophischen Überlegungen heranzieht. Der kantischen Antinomielehre zufolge gerät die Vernunft immer dann notwendigerweise in einen Widerspruch, wenn sie die Grenzen ihrer Zuständigkeit überschreitet. Das heißt in dem Fall, immer dann, wenn sie ihrem immanenten Totalitätsanspruch folgend versucht, Erkenntnisaussagen über das an sich der Gegenstände zu treffen, da die Erkenntnis nur im Bereich der Erscheinungen möglich ist. Man muss dazu einschränkend sagen, dass Kant das an sich der Gegenstände nicht bestreitet, wenn aber die Vernunft versucht, auf die kosmologischen Ideen zu reflektieren, die sie hervorbringt, gerät sie notwendigerweise in diese Antinomie. Die Antinomie der reinen Vernunft besteht darin, dass die Vernunft zu Thesen kommt, die einander widersprechen und zugleich jede für sich bewiesen werden können. In der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft untersucht Kant den Widerstreit zwischen Freiheit und Determinismus. Zitat: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. Die Antithese, die von Kant angeführt wird, lautet: Es gibt keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Adorno kritisiert Kant dahingegen, dass dieser geglaubt habe, dass es sich bei der Antinomie um das Resultat eines falschen Gebrauchs der Vernunft handelt. Also darum, dass wir die Kausalität über die Grenzen der Möglichkeit der Erfahrung hinaus anwenden und dass, wenn wir nur hübsch bescheiden sind und dermaßen unmäßige Ansprüche nicht stellen, wir dann in diese Antinomie nicht hineingeraten. Adorno vertritt eine andere Position. Laut Adorno ist es notwendig, die Widersprüche nicht zu vermeiden, wie es Kant vorstellt, sondern um selbst in den Sachverhalt zu dringen, ist es notwendig, diese auszutragen. Freiheit und Determinismus führen nicht nur in die Antinomie, sondern sie sind nicht voneinander zu trennen und notwendigerweise miteinander vermittelt. Das heißt, nach Adorno ist es nicht einem falschen Vernunftgebrauch dieser Antinomie geschuldet, sondern sie ist als Antinomie hinzunehmen. Festzuhalten ist dabei, dass Adorno auch bewusst ist, dass Erkenntnis immer nur vermittelt durch ein reflektierendes Subjekt zu haben ist und er gerade nicht hinter die kritische Philosophie Kant zurückfallen möchte, sondern dass er Kant immanent kritisiert, um auf das Verhältnis von Vernunft und Herrschaft zu verweisen, das seine Spuren im Denken hinterlässt. Gerade weil das Subjekt gezwungen ist, Begriffe zu bilden, die von der Besonderheit der mannigfaltigen Gegenstände abstrahiert, um überhaupt zur Erkenntnis gelangen zu können, muss das Denken von der Besonderheit, das heißt dem Nicht-Identischen, absehen. Gerhard Schweppenhäuser schreibt dazu, dass das Denken darauf abzielt, seine Gegenstände durch Identifizieren in ihrem Wesen zu erkennen, doch gerade das muss ihm durch den Identifikationsvorgang selber, wie Adorno zeigt, misslingen. Der Versuch, das Nicht-Identische der Gegenstände oder auch Freiheit positiv zu bestimmen, führt in eine Aporie, da das Denken immer zugleich begriffliches, konkretes Denken ist. Unmittelbar ist das Nicht-Identische und auch die Freiheit nicht als Positives zu gewinnen und eben auch nicht durch eine Negation des Negativen. Auch der kantische Freiheitsbegriff ist von der Unfreiheit eben nicht zu trennen. Kant hält fest, dass Kausalität auf einen Moment von Freiheit angewiesen ist. Aber der Versuch, im Bewusstsein dieses Moment der Freiheit zu bestimmen, muss scheitern, weil Kausalität für das Denken konstitutiv ist. In der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft begründet Kant das Prinzip der Freiheit als notwendig. Das heißt, ein Moment von ursprünglicher Freiheit ist für das Prinzip der Kausalität Denken notwendig. Kausalität bzw. Naturnotwendigkeit wird von Kant bewiesen, indem das zu Beweisende, nämlich das Prinzip der Notwendigkeit selbst, in gewissem Sinne immer bereits vorausgesetzt ist. Es wäre in diesem Zusammenhang auf das Problem hinzuweisen, dass schon für das Konstituierende die Regel konstitutiv ist, die erst für das Konstituierte gelten soll. Aus dieser formalen Unstimmigkeit ergibt sich die inhaltliche Konsequenz, dass reine Vernunft, nach Kant der Ort, der Inbegriff von Freiheit schlechthin, vorab immer schon mit Kausalität im Sinne von Unfreiheit verschränkt ist. Adorno versucht im Anschluss an Kant kritisch zu bestimmen, dass es im Denken unmöglich ist, sich im Erkenntnisprozess dem Einheitsprinzip selber zu entziehen, führt dieses doch zur Notwendigkeit, dieses Einheitsprinzip nicht den Dingen selbst zuzusprechen, wenn die Möglichkeit von Erkenntnis erhalten bleiben soll. Bei Kant wird diese Frage erst dann von Interesse bei der Frage nach dem Verhältnis von Allgemeinen und Besonderen in Bezug auf die menschliche Gesellschaft und damit erst im von Kant formulierten Sittengesetz. Adornos erkenntnistheoretisches Interesse richtet sich aus diesem Grund auf den Übergang von der Frage nach dem Verhältnis von Kausalität und Freiheit zur Frage nach dem Verhältnis von Willensfreiheit und Sittengesetz. Folgt man der kritischen Theorie von Horkheimer und Adorno, handelt es sich bei der Moralphilosophie um einen Versuch, an die Stelle der geschwächten Religion einen intellektuellen Grund dafür zu finden, in der Gesellschaft auszuhalten, wenn das Interesse versagt. Die Philosophie der Aufklärung vertritt gerade in der Moralphilosophie das Interesse der bürgerlichen Klasse, die für sich die Teilhabe an der Gesellschaft als Freie und Gleiche einfordert. Der bürgerliche Begriff der Freiheit bleibt dabei notwendigerweise antagonistisch, da er zum einen die individuelle Freiheit der Rechtssubjekte garantieren möchte und zum anderen eine neue Form der Herrschaft etabliert, welche im rationalen Prinzip der Gesellschaft selbst steckt. Gesucht wird von der bürgerlichen Moralphilosophie Kants eine gemeinsame Formel für Freiheit und Unterdrückung. Adornos Kritik des bürgerlichen Freiheitsbegriffs beruft sich dabei auf die Marxische Kritik der politischen Ökonomie, indem sie festhält, dass die unmittelbare direkte Herrschaft von einer sich auf formale Freiheit und Gleichheit berufenden, abstrakt vermittelten Herrschaft abgelöst wird. Mit der historisch vollzogenen Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln entsteht ein neues Herrschaftsverhältnis, das es den Eigentümern an Produktionsmitteln ermöglicht, sich den Mehrwert der Arbeit derer, die frei von Produktionsmitteln ihre Arbeitskraft auf dem Markt feilbieten müssen, anzueignen. Die gesellschaftlich realisierte Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer muss dabei notwendigerweise auch Schein bleiben, da die Freiheit und Gleichheit unter diesen spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen zugleich ihr Gegenteil hervorbringt, nämlich Unfreiheit und Ungleichheit. Anders gesagt, formale Freiheit und Gleichheit bringen reale Unfreiheit und Ungleichheit hervor, wobei diese Unfreiheit und Ungleichheit abstrakt durch das Wertgesetz vermittelt wird. Unter der Herrschaft des Werts sind nach Adorno die Menschen überhaupt noch nicht sie selbst. Kant hat Freiheit in seiner theoretischen Philosophie als Möglichkeit bestimmt, aber für eine praktische Philosophie, wie sie Kant vorschwebt, ist es notwendig, diese Möglichkeit in der Wirklichkeit zu lokalisieren. Um dies zu ermöglichen oder seine praktische Philosophie formulieren zu können, setzt Kant formal Freiheit und deren Verwirklichung gleich. Da der emanzipatorische Freiheitsgedanke und damit das politische Interesse der bürgerlichen Klasse oder des Bürgertums nur als Verwirklichte sich legitimieren kann. Mit seiner praktischen Philosophie wird Kant zum Sprecher eines Bürgertums, das die unmittelbare Herrschaft überwinden möchte. Für die kantische Moralphilosophie ist der Vernunftbegriff Kants entscheidend. Der Vernunftbegriff von Kant unterscheidet sich fundamental von dem Vernunftbegriff der Antike. Während für Platon Vernunft ein bloßes Vermögen der richtigen Begriffsbildung und der Gliederung der Begriffe nach der Natur der Sache selbst ist, spricht Kant der Vernunft ein aktives, produktives Vermögen zu. Dieses Vernunftvermögen ist für Kant, für die kantische Moralphilosophie, fundamental. Denn die Vernunft soll die Gesetze der Moral nicht einfach nur hinnehmen, sondern, und das ist neu, aus sich selbst heraus produzieren. Dies setzt eine aktive Tätigkeit der Vernunft voraus. Der Begriff des Willens bei Kant kann nur vor dem Hintergrund eines aktiven Vernunftvermögens überhaupt verständlich werden. Adorno geht gar so weit, über den kantischen Willensbegriff die These aufzustellen, dass der Wille bei Kant identisch ist mit der Vernunft, insofern die Vernunft selber Kraft, ein Tun, ein eigentlich Erzeugendes ist. Das heißt, freier Wille setzt Vernunft voraus und kann, nach Adorno, bei Kant von dieser nicht als ein anderes getrennt werden. Kant schreibt, Zitat, der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Und ein solches Vermögen kann nur in vernünftigen Wesen anzutreffen sein. Freier Wille ist bei Kant nicht Ausdruck potenzieller Willkür, sondern ein Vernunftvermögen, spontan handeln zu können. Allerdings ist diese Spontanität insofern beschränkt, als sie nur in Bezug auf vernünftige gesetzte Zwecke zur Geltung kommt. Für Kant verweisen aber Wille und praktische Vernunft nicht nur aufeinander, sie sind quasi identisch, da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert wird. Der Wille ist also bei Kant nicht der Vermittler zwischen Vernunft und Natur, sondern der Wille wird vollständig der Seite der Vernunft zugeschrieben. Da das Sittengesetz nach Kant jenes Gesetz ist, das sich der Wille selbst gibt, kommt dieser erst in der Befolgung des Sittengesetzes zu sich selbst. Das formale Prinzip des freien Willens und damit der praktischen Vernunft ist der bekannte kategorische Imperativ Kants. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Der kategorische Imperativ hat eine Besonderheit. Er ist ein Zweck an sich, indem er keinen außerhalb seiner selbst bestehenden Zweck kennt und er ist das einzige Gesetz, dem um seiner selbst willen gehorcht werden kann. Da es sich bei ihm um ein allgemeines Rechtsgesetz handelt, das heißt, dieses Gesetz gilt nach Kant für alle vernunftbegabten Lebewesen. Die Eigentümlichkeit des kategorischen Imperativs besteht darin, dass er von Kant weder, und da unterscheidet er sich gravierend von den Rationalisten, aus der Vernunft abgeleitet, noch aus der Erfahrung gewonnen werden kann. Als allgemeines Rechtsgesetz ist der kategorische Imperativ universell gültig, da er nur die Form des Allgemeinen besitzt und keinen bestimmten Inhalt. Allgemein soll er der kategorische Imperativ deshalb sein, und allgemein ist das a priori deshalb, weil er durch nichts Individuiertes, nichts Besonderes, durch nichts Einzelnes eingeschränkt werden darf. Erst indem der freie Wille, der auch immer subjektiven Triebfedern unterliegt, sich selbst dieses allgemeine Gesetz gibt, entzieht er sich der heteronomen Bestimmtheit der Naturnotwendigkeit. Kant spricht aber in diesem Kontext von der Notwendigkeit der Maxime, diesem Gesetz gemäß zu sein. Und dieses Moment der Notwendigkeit hat in sich bereits eine merkwürdige Affinität zu eben jener Kausalität, die ja nun eigentlich erst im Bereich der Erscheinungen herrschen soll. Bereits im kategorischen Imperativ Kants sind Notwendigkeit und Freiheit aufeinander verwiesen und nicht voneinander zu trennende Momente. Autonomie ist in dem Sinne bei Kant ein ursprünglicher Akt der Freiheit, der die Notwendigkeit, dem Gesetz gemäß zu sein, begründet. Also aus Autonomie, dem Inbegriff von Freiheit bei Kant, folgt die Notwendigkeit, dem Gesetz gemäß zu handeln, wo wir wieder die Verstrickung haben von Notwendigkeit und Freiheit. Ein freier Akt oder die Freiheit des allgemeinen Gesetzes, das sich selbst setzt, führt direkt in die Notwendigkeit, diesem Gesetz gemäß zu handeln. Autonomie und Unfreiheit sind sozusagen auch dort in der praktischen Philosophie Kants nicht voneinander strikt zu trennen. Adorno kritisiert die von Kant postulierte Faktizität des Sittengesetzes. Formal sei es nach Adorno Kant gelungen, die Geltung des Sittengesetzes als rationale Begründung einer Moralphilosophie zu belegen. Aber indem die Sphäre der Freiheit gerade nicht von der Notwendigkeit kategorisch geschieden werden kann, lässt sich insbesondere aus einer geschichts- bzw. gesellschaftsbezogenen Perspektive, auf die sich Adorno beruft, der kantische Willensbegriff fundamental kritisieren. Für Kant geht der Wille vollständig in Vernunft auf. Aber nur wenn der Wille ein von der Vernunft verschiedenes wäre, könnte er als Vermittelndes der Träger einer subjektiven Spontanität sein. Adorno spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der kategorische Imperativ von Kant nichts anderes ist, als das ins Normativ gewendete, zum Absoluten erhobene Prinzip der Naturbeherrschung selbst. Der Wille bei Kant soll zwischen der naturhaften und damit determinierten Seite des Subjekts und seiner intelligiblen und damit freien Seite vermitteln. Aber da das Moment der Vermittlung, der Wille, bei Kant identisch sein soll mit der Vernunft, die einen der zu vermittelnden Pole darstellt, kann die Vermittlung von Freiheit und Determinismus bei Kant nicht gelingen. Adornos Verhältnis von Freiheit widerspricht diesem Verständnis von Kant fundamental. Denn nach Adorno sind für den Willen sowohl körperliche und damit triebhafte bzw. impulsartige als auch rationale Momente konstitutiv. Er ist die Kraft des Bewusstseins, mit der es den eigenen Bannkreis verlässt und dadurch verändert, was bloß ist. Sein Umschlag ist Widerstand. Adorno folgt in seiner Argumentation der Freudschen Psychoanalyse, die festhält, dass das Bewusstsein selbst ursprünglich den körperlichen Triebimpulsen entsprungen ist. Praktisch kann dieses Bewusstsein aber erst im Willensakt werden, denn ohne den Willen als Vermittlungsinstanz gibt es nach Adorno gar kein Bewusstsein. Obwohl das Bewusstsein als Folge der menschlichen Triebbasis anzusehen ist, vertritt Adorno nicht die Auffassung, dass aus bloßer Natur notwendigerweise Geist hervorgeht. Denn der Versuch, aus Natur Geist abzuleiten, scheitert immer schon daran, dass das, was abgeleitet werden soll, in diesem Fall das Denken, vorausgesetzt werden muss. Worum es Adorno vielmehr geht, ist nachzuweisen, dass im Menschen Natur und Vernunft miteinander vermittelt sind. sodass Vernunft aus Natur oder Natur aus Vernunft nicht abgeleitet werden kann. Adorno versucht, das Verhältnis von Natur und Geist im Menschen zu bestimmen, indem er festhält, dass der Bezug auf die Natur nur mittels des Denkens möglich ist, obwohl Natur zugleich die Voraussetzung all jeglichen Denkens ist. Ein kritisch-materialistischer Willensbegriff ist in diesem Sinne nur dann möglich, wenn das Denken auf das dialektische Verhältnis von Geist und Natur reflektiert, das darin besteht, dass im Menschen beide Momente vereinigt sind und der Wille eben als Vermittlungsinstanz auftritt. Die von Kant vollzogene Trennung des Bewusstseins und damit des Willens von der triebhaften Natur des Menschen besitzt aber auch einen emanzipatorischen Gehalt, indem Kant den Willen von der Willkür des je individuellen Impulses befreit, kann er auf die Möglichkeit einer Moralität verweisen, die nicht arbiträr ist. Die vernünftige sittliche Instanz bei Kant schützt, und das ist durchaus positiv festzuhalten, das Subjekt vor willkürlicher Gewalt. Adorno kritisiert einerseits Kant immanent und andererseits hält er fest, dass in der kantischen Identifizierung von Willen und Vernunft ein emanzipatorisches Moment aufzufinden ist. Ähnlich verfährt Adorno in Bezug auf das von Kant postulierte Faktum des Sittengesetzes, welches beinhaltet, dass innerhalb der determinierten Welt ein Moment von intelligibler Freiheit bereits realisiert ist. Adornos Kant-Kritik zufolge kann dieses intelligible Freiheitsmoment nur dann in der empirischen Welt vorhanden sein, wenn es sich in sein Gegenteil verkehrt, da Freiheit immer ein Moment von Unfreiheit in sich trägt. Freiheit ist einzig in bestimmter Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestalt von Unfreiheit. Im Kern ist die Kritik, die Adorno an Kant hat, eben, dass dieser versucht, den Widerspruch zwischen Freiheit und Unfreiheit, diese Antinomie aufzulösen, indem er davon ausgeht oder indem er diesen Akt von Freiheit, diese Willensfreiheit direkt in die empirische Welt überträgt und setzt und somit in der Lage ist, daraus seine Moralphilosophie zu begründen. Kant muss auf der Notwendigkeit von Autonomie beharren, als Bedingung von Moralität. Ansonsten fällt seine gesamte praktische Philosophie, wenn man so will, in sich zusammen. Der Begriff von Freiheit ist aber bei Adorno im Gegensatz zu Kant eben kein positiver, sondern ein negativer, der angesichts der realen Unfreiheit der Subjekte eben nur als zukünftige zu realisierende Freiheit gedacht werden kann. Angesichts des falschen Lebens, in das die Menschen scheinbar schicksalshaft verstrickt sind, ist für Adorno Freiheit ein kritischer Begriff, ohne den ein richtiges Leben überhaupt nicht als zu realisierende Möglichkeit überhaupt gedacht werden kann. Aber er bleibt letztlich eine Kritik ihrer Abwesenheit in konkreten gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Dieser Begriff von Freiheit als bestimmter Negation der Unfreiheit hat Konsequenzen für Adornos Philosophie der Moral. Denn er bezieht sich im Gegensatz zu Kant eben nicht auf realisierte Freiheit, welche die Voraussetzung für Moralität wäre, sondern nur auf bedingte Freiheit. Das heißt, der Begriff der negativen Freiheit steht für die Bedingung der Möglichkeit der Überwindung von Herrschaft. Nur wenn die Möglichkeit der Überwindung von Herrschaft aufgezeigt wird, kann Freiheit angesichts der Unfreiheit als noch zu realisierende Negative überhaupt postuliert werden. Gegen Kants These, dass Freiheit und Unfreiheit bzw. Freiheit und Determinismus nicht voneinander zu trennen sind, erhebt Hegel den Einspruch, dass von Freiheit erst dann gesprochen werden kann, wenn die innerliche subjektive Freiheit, die Kant den Subjekten zuspricht, in der Wirklichkeit der geschichtlich gewordenen Gesellschaft ihre objektive Gestalt erhält. Für Hegel vermittelt der Staat zwischen subjektiver und objektiver Freiheit. Und die objektive Gestalt der Freiheit ist nach Hegel die Sittlichkeit, die im Staat realisiert wird. So schreibt Hegel: Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, der sittliche Geist als der offenbare, sich selbst deutliche, substanzielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er weiß und insofern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er sein Unmittelbare und an dem Selbstbewusstsein des Einzelnen, dem Wissen und der Tätigkeit desselben, seine vermittelte Existenz, sowie diese durch die Gesinnung in ihm als sein Wesen, Zweck und Produkt seiner Tätigkeit, seine substanzielle Freiheit hat. Da die individuelle Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft aufgrund ihres partikularen Charakters und angesichts der Konkurrenz der Vielheit der individuellen Willen unmächtig bleiben muss, stellt für Hegel der Staat jene Instanz dar, in der die Negativität des antagonistischen Charakters der bürgerlichen Gesellschaft aufgehoben wird und Freiheit und Sittlichkeit realisiert sind. Die hegelische Kritik der partikularen Innerlichkeit des Moralischen schlägt den Begriff des Staates in die Affirmation der gesellschaftlichen Unfreiheit um, die der individuellen Freiheit, die Kant dem Subjekt zuspricht, entgegensteht. Im Staat soll nach Hegel die Sittlichkeit als authentische Realisierung der konkreten, vernunftgeleiteten Selbstbestimmung des freien Willens zum Ausdruck kommen. Nicht mehr oder nicht weniger ist der Staat bei Hegel. Diese Argumentation hat, darauf kann man mit Recht verweisen, einen apologetischen Charakter. Allerdings lässt das spekulative Moment im Begriff der Sittlichkeit zugleich eine gegenläufige Tendenz erkennen, denn die These, im Staat realisiere sich die Vernunft in der Wirklichkeit, schlägt dann in Kritik des Staates um, wenn die Wirklichkeit dem Begriff der sittlichen Ideen nicht genügt, sodass die Wirklichkeit sich als unfrei erweist. Für Adorno stellt dieser Doppelcharakter des hegelischen Begriffs der Sittlichkeit den Ausgangspunkt für seine Auseinandersetzung mit der hegelischen Moralitätskritik dar. Er knüpft an Hegel an, indem er ihm zugute hält, dass dieser den Scheincharakter der kantischen Moralphilosophie aufgedeckt habe, nämlich, dass es sich bei der bürgerlichen Moral Kants um eine Theorie handelt, die sich nur auf eine hypostasierte, gesetzte Freiheit berufen kann, aber nicht auf eine realisierte. Hegels Philosophie ist für Adorno insofern von Bedeutung, als sie ein Korrektiv der kantischen Annahme darstellt. Denn gerade weil Hegel das Individuum nur in seiner gesellschaftlichen Vermitteltheit anerkennt, macht er deutlich, dass das Individuum nicht in dem Sinne frei ist, wie es Kant unterstellt. Das Individuum, und die Erfahrung macht wahrscheinlich jeder von uns gelegentlich, ist objektiv abhängig vom gesellschaftlichen Sein. Und damit steht zugleich seine Identität, die vermeintlich auf seiner eigenen Autonomie beruht, in Frage. Angesichts dessen, dass das Individuum Teil eines gesellschaftlichen Funktionszusammenhangs ist, der wiederum nicht auf die Bedürfnisbefriedigung der Individuen ausgerichtet ist, sondern allein der Selbstverwertung des Wertes, also dem Kapital als automatischem Subjekt verpflichtet, lässt sich nicht von einer Autonomie des Subjekts sprechen. Diese Fremdbestimmung unterm Kapital steht im Widerspruch zur eigenen Selbstwahrnehmung, dass wir uns als Personen mit individuellem Charakter erfahren. Für die bürgerliche Gesellschaft ist dieser Widerspruch zwischen Freiheit und Fremdbestimmung des Individuums wesentlich. Freiheit, wie sie Kant dem Subjekt zuspricht, wäre angesichts dieses Widerspruchs erst noch zu realisieren. Aber unter den herrschenden Verhältnissen bleibt der kantische Begriff der Freiheit ein utopischer. Moral, die sich wie die kantische auf eine selbstbezügliche Innerlichkeit beruft, gesteht dem Individuum einen Grad an Freiheit und Autonomie zu, der mit dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft nicht vereinbar ist. An Hegels Kantkritik ist dabei vor allem interessant, dass diese den moralphilosophischen Dualismus von Realität und Moralität auflöst. Adorno sieht in diesem Moment der hegelischen Philosophie das Potenzial einer authentischen Aufhebung der moralphilosophischen Reflexion in verändernde gesellschaftliche Praxis, die einen menschlichen Zustand herbeiführen möchte, in dem die individuelle Freiheit nicht von der gesellschaftlichen Unfreiheit verhindert wird. Worauf Adorno in diesem Kontext hinaus möchte, meines Erachtens, ist, dass die Moralphilosophie Kants erst im Zustand der emanzipierten und damit versöhnten Gesellschaft zu sich selbst kommt. Die moralphilosophischen Konzeptionen Kants verweisen zwar kritisch auf die Notwendigkeit einer ihrer selbstmächtigen Menschheit, das heißt auf einen gesellschaftlichen Zustand der Freiheit, der die Voraussetzung für die Realisierung von Moralität wäre, aber diese ihrer selbstmächtige Menschheit lässt sich erst durch die praktische Veränderung der Gesellschaft realisieren. Gelungene Praxis besteht nach Hegel darin, dass die moralische Innerlichkeit, wie wir sie bei Kant finden, sich zugunsten einer realisierten Vermittlung von Moral und Wirklichkeit auflöst. Darin hält Hegel Kant gegenüber ein Moment von Wahrheit fest, denn dieses Moment gelungener Praxis entzieht sich der kantischen Individualethik. Gerade weil Hegel die Wirklichkeit und die Praxis den theoretischen Konzeptionen einer moralischen Innerlichkeit vorzieht, gewinnt er für Adornos dialektisch-materialistische Reflexion an Bedeutung. Denn die richtige gesellschaftsverändernde Praxis lässt sich nicht aus moralischen Prinzipien wie bei Kant ableiten. Praxis ist immer auf einen Moment unableitbarer Spontanität angewiesen, ohne die keine die Gesellschaft verändernde Handlung vollzogen werden kann. Das heißt, dass die Realisierung eines moralischen Zustands, wie er auch Kant vorgeschwebt hat, nicht allein aus den Begriffen der Moral, wie sie Kant formuliert, abgeleitet werden kann. Das Antisubjektivistische in der Hegelschen Philosophie wird von Adorno aufgenommen, denn angesichts der herrschenden Unfreiheit erweist sich die Überhöhung des Subjekts wie bei Kant als Komplement seiner realen Depotenzierung. Gerade weil die Subjektivität dem Subjekt die Moral verbürgen soll, muss diese ihm verwehrt bleiben, da die abstrakte Subjektivität sich angesichts der gesellschaftlichen Fremdbestimmung des Individuums gerade nicht verwirklichen kann. Nach Adorno wäre die Voraussetzung für Erfahrung, dass sich das Subjekt dem Objekt überlassen kann, was angesichts dessen, dass Kant zufolge das Subjekt alleine die Konstitutionsleistung erbringen muss, welche erst die Welt der Objekte der Erkenntnis zugänglich macht, misslingen muss. Der von Adorno konstatierte repressive Charakter der kantischen Ethik besteht unter anderem in der von Kant formulierten Ideologie der Glücksversagung. Das Subjekt, das aus sich selbst heraus das Gute und moralisch Richtige realisieren soll, muss sein eigenes Interesse an Glück und Triebbefriedigung zurückstellen, will es den Ansprüchen, die Moralität stellt, gerecht werden. Das subjektive, besondere Interesse unterliegt in der modernen Gesellschaft dem allgemeinen Interesse, und aus diesem Grund ließe sich individuelles Glück erst durch die Aufhebung der Vereinzelung durch richtige Praxis herstellen. Den Subjekten in der bürgerlichen Gesellschaft wird moralische Autonomie zugesprochen, aber den von der Vernunft gesetzten moralischen Prinzipien ist alleine das Subjekt oder das Individuum, wenn man so will, verpflichtet, während die gesellschaftliche Totalität davon unberührt bleiben soll. Die bürgerliche Moralität, die Kant vorschwebt, geht alleine auf Kosten des Individuums, das auf die Erfüllung seiner Trieb- und Glücksbedürfnisse verzichten soll. Es drängt sich im gewissen Sinne der Eindruck auf, dass Adornos moralphilosophische Reflexionen letztendlich eine Fortsetzung von Hegels Kritik der Moralität sind. Allerdings muss man einschränken, dass eine derartige Lesart unterschlagen würde, dass Adorno durchaus die affirmativen Momente der praktischen Philosophie Hegels kritisiert. Wenn er zum Beispiel konstatiert, dass die Vergötzung des Staates bei Hegel nicht zu bagatellisieren sei. Die praktische Philosophie Hegels versucht die absolute Idee zu retten, indem sie nicht auf den dialektischen Widerspruch zwischen einer der sittlichen Idee des Staates nicht genügenden Wirklichkeit und der postulierten Realisierung der Sittlichkeit im Staat reflektiert und stattdessen den Staat als verwirklichte Gestalt der Sittlichkeit bestimmt. Interessant ist dabei aber, dass Adorno Hegel zuspricht, dieser habe die bürgerliche Gesellschaft als eine antagonistische Totalität bestimmt, die sich einzig durch ihre Antagonismen hindurch am Leben erhält. Der antagonistische Charakter der bürgerlichen Gesellschaft und die Tatsache, dass sich die Antagonismen gesellschaftsimmanent nicht schlichten lassen, verweist auf die Notwendigkeit einer Praxis, die einen Zustand herbeiführt, in dem dieser Antagonismus überwunden wird. Das heißt im gewissen Sinne einen Zustand, in dem, wie es so oft heißt, Besonderes und Allgemeines bzw. Individuum und Gesellschaft versöhnt sind. Adorno kritisiert Hegel dahingehend, dass dieser den herzustellenden Zustand der Versöhnung als bereits realisierten bestimmt. Eine kritische Theorie der Gesellschaft müsste den Anspruch Hegels, dass die Vernunft in der Gesellschaft realisiert werden muss, sich kritisch aneignen, indem sie auf die Realisierung eines vernünftigen Zustands der Versöhnung insistiert. Das kritische Potenzial der bürgerlichen Philosophie Hegels besteht darin, dass der ihr immanente Anspruch auf eine realisierte, vernünftige Totalität zur Kritik der herrschenden Unvernunft werden kann, wenn die ideologischen und affirmativen Konsequenzen der hegelschen Rechtsphilosophie auch zum Gegenstand der Kritik werden. Eine Gesellschaft, die auf immanent unauflösbaren Antagonismen fundiert, muss notwendigerweise unversöhnt bleiben. Denn erst wenn die besonderen und allgemeinen Interessen miteinander versöhnt sind, lässt sich ein Zustand denken, in dem man, wie Adorno sagt, ohne Angst verschieden sein kann. Das Subjekt jeglicher moralphilosophischer Konzeption ist grundsätzlich das Individuum. Und aus diesem Grund darf keine moralphilosophische Konzeption den Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft ignorieren. Denn die entscheidende Frage für jegliche Auseinandersetzung mit Moralphilosophie ist jene, wie sieht der reale gesellschaftliche Status des Individuums aus und wie hätte er in einem Zustand realisierter Moralität auszusehen? im Gegensatz zu Kant, der dem Individuum jene Autonomie zuspricht, sich selbst das Sittengesetz zu geben und dabei von seiner realen heteronomen Vermitteltheit absieht, bezieht sich die praktische Philosophie Hegels mit ihrem Anspruch der Aufhebung der Moralität auf die Erfahrung, dass es dem Individuum aus eigener Kraft nicht gelingen kann, jede äußere Welt zu verändern, die ihm heteronom entgegentritt. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass wir alleine nicht in der Lage sind, sozusagen diesen gesellschaftlichen Zustand aus einem einzelnen Akt oder aus einem Willensakt heraus zu verändern. Im Gegensatz zur kritischen Theorie verhält sich Hegel affirmativ zu dieser Einsicht, indem er nicht die unvernünftigen herrschenden Verhältnisse kritisiert, die dem vernünftigen Willen entgegenstehen, sondern diese Verhältnisse als die Verwirklichung eines vernünftigen Willens hypostasiert. Damit werden die repressiven sozialen Zwangsmechanismen der Gesellschaft und des Staates zum Ausdruck der Realisierung dieses vernünftigen Willens, sodass Hegel, indem er den Begriff des Moralischen ins Politische erweitert, diesen vollständig auflöst. Die Aufhebung des Moralischen im Politischen negiert noch das letzte Moment subjektiver Spontanität und Freiheit und verweist darauf, dass die gesellschaftliche Fremdbestimmung des Individuums in der praktischen Philosophie Hegels theoretisch reproduziert wird. Ist Emanzipation grundsätzlich angesichts der gesellschaftlichen Fremdbestimmung des Individuums unwahrscheinlich, so scheint sie theoretisch unmöglich, wenn Spontanität und moralischer Impuls im Begriff des verwirklichten Politischen des Staates aufgehoben werden. Nach Adorno behält das subjektive Gewissen bei Kant als kritisches Korrektiv gegenüber dem von Hegel postulierten Vorrang des Allgemeinen insofern recht, als Hegel von der Moralität nichts gelten lässt, was sich nicht im positiven Rechtsnorm objektiviert. Diese Rechtsnormen aber erscheinen uns nur so lange als rational, solange nicht auf die irrationalen Gewaltverhältnisse reflektiert wird, auf denen das Recht fundiert und auf die es verwiesen ist, will es sich in der Wirklichkeit durchsetzen und damit im Sinne von Hegel objektivieren. Im Gegensatz zu Hegel möchte Adorno nicht den Vorrang der gesellschaftlichen Sphäre gegenüber dem Individuum postulieren, sondern das Individuum im Gegenteil stärken, um die Möglichkeit von Spontanität zu erhalten. Die Konsequenz Kants, dem Individuum Autonomie zuzusprechen, darf dabei nicht gezogen werden, denn die Autonomie des Individuums würde voraussetzen, dass das Individuum in gesellschaftlicher Freiheit zu seinem Recht gekommen ist. In der negativen Dialektik versucht Adorno, diesen Trug konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen, indem er die Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt untersucht. Das heißt, für Adorno steht die Vermittlung zwischen naturhaften und geistigen Momenten der Erkenntnis im Fokus seiner erkenntnistheoretischen Überlegungen. Bereits in der Dialektik der Aufklärung konstatieren Horkheimer und Adorno, dass die im Prozess der Aufklärung gewonnene Autonomie des Subjekts gegenüber der bloßen Natur zugleich die Herrschaft des Subjekts über das Objekt begründet. Die Herrschaft der instrumentellen Vernunft fundiert auf der Vorherrschaft des Subjekts, indem sie von ihrer gesellschaftlichen Voraussetzung abstrahiert und deshalb selbst in ein bloßes Naturverhältnis der Herrschaft umschlägt. Die Subjektphilosophie, die mit eigenem Recht für sich in Anspruch nahm, Autonomie zu versprechen, reproduziert als Naturbeherrschende das Naturverhältnis, allerdings unter anderen Vorzeichen. Die Ohnmacht des Menschen gegenüber der Natur schlägt um in die Herrschaft über die Natur, die den Anschein erweckt, sie sei selbst ein notwendiges Naturverhältnis. Dieser Schein kann nur transzendiert werden, wenn das Subjekt kritisch auf das dialektische Verhältnis von Subjekt und Objekt reflektiert. Für Adorno, im Gegensatz zur Identitätsphilosophie Kants, besteht ein Vorrang des Objekts. Gegen diesen Vorrang des Objekts gegenüber dem Subjekt ließe sich aber einiges einwenden, zum Beispiel, dass hier die Unmittelbarkeit des Objekts, welches erst in der Vermittlung durch Subjekt zum Gegenstand der Erkenntnis werden kann, unterstellt wird. Dieser Vorwurf verfehlt aber meines Erachtens die Argumentation Adornos, da dieser unter dem Vorrang des Objekts die fortschreitende qualitative Unterscheidung von in sich Vermittelten, ein Moment in der Dialektik nicht dieser Jenseits, in ihr aber sich artikulierend versteht. Daraus folgt, dass das Objekt als Vermitteltes gerade nicht unmittelbar gegeben ist, das heißt, ohne Subjektivität ist auch nicht jener Vorrang des Objekts zu fassen. Ist aber das Objekt nicht unmittelbar begeben, dann kann Adornos immanente Kritik eben nur noch auf eine qualitative Differenz in der Vermittlung reflektieren. Adorno schreibt, Vermittlung des Objekts besagt, dass es nicht statisch, dogmatisch hypostasiert werden darf, sondern nur in seiner Verflechtung mit Subjektivität zu erkennen sei. Vermittlung des Subjekts, dass es ohne das Moment der Objektivität buchstäblich nichts wäre. Der Clou der Überlegung Adornos besteht darin, nachzuweisen, dass das Objekt nicht vollständig im Subjekt aufgeht, denn das ist die Voraussetzung, die Frage stellen zu können, was dieses sich dem Identitätsanspruch des Denkens verweigernde Nicht-Identische denn nun eigentlich sein könnte. Aus dem Subjekt-Objekt-Dualismus heraus lässt sich dieses Nicht-Identische nicht ableiten, wenn er nicht zugleich als Dualismus von Geist und Körper gefasst wird. Mit der körperlichen Empfindung und dem ihr immanenten somatischen Moment wird dieses Nicht-Identische nach Adorno dem Bewusstsein zugänglich. Irreduzibel ist das somatische Moment als das nicht rein Kognitive an der Erkenntnis. Nach Adorno ist der menschliche Geist nicht von diesem somatischen Moment zu trennen. Diese Trennung aufrechtzuhalten, indem Geist und Körper als Entgegensetzungen gedacht werden, ist die ideologische Seite der subjektiven Vernunft, die sich dem Bewusstsein des Nicht-Identischen verweigert. Mit der strikten Trennung von Subjekt und Objekt sowie Körper und Geist besitzt das Denken ein ideologisches Moment, denn in ihrer Vermitteltheit sind Subjekt und Objekt bzw. Körper und Geist ohne einander nicht zu fassen. So wie Geist nicht vollständig in Natur aufgeht, geht das somatische Moment nicht vollständig im Geist auf. Was aber dieses Nicht-Identische ist, das nicht im Geist aufgeht, lässt sich nicht positiv bestimmen. Was Adorno leistet an dieser Stelle, ist eine formale Bestimmung eines Verweisungsverhältnisses, die festhält, dass Geist und somatisches Moment vermittelt sind, ohne dass das eine im anderen vollständig aufgeht. Wenn man so will, ist diese Bestimmung unbefriedigend. Aber sie ist meines Erachtens der Preis dafür, dass die negative Dialektik Adornos nicht in Identitätsphilosophie umschlägt oder den Dualismus der kantischen Philosophie reproduziert. Der Verzicht auf die genaue Bestimmung des Verhältnisses von Geist und somatischem Moment läuft dabei aber Gefahr, ins Irrationale abzudriften, wenn jener nicht als reflexives Moment der Vernunft gefasst wird, die sich ihrer eigenen Grenzen bewusst wird. Die negative Philosophie der Moral Adornos setzt voraus, dass ein somatisches Moment für die Erkenntnis konstitutiv ist. Aber dieser somatische Impuls wird erst in seiner Vermittlung mit dem menschlichen Geist zur Voraussetzung negativer Moralphilosophie. Denn körperliches Leid ohne Bewusstsein ist ohne Begriff. Und begriffloses Leid kann nicht Gegenstand von philosophischen Reflexionen sein. Ich denke, das leuchtet ein. Das menschliche Denken, das den Willen zum Ausdruck bringen kann, dass das Leiden aufhören soll, ist die Voraussetzung für eine negative Philosophie der Moral. So schreibt Adorno, in Anschluss an Nietzsche, wenn man so will, das leibhafte Moment meldet die Erkenntnis an, dass Leiden nicht sein, dass es anders werden solle. Weh spricht Vergehen. Darum konvergiert das spezifisch Materialistische mit dem kritischen, mit der gesellschaftlich verändernden Praxis. Hier wird deutlich, inwiefern die erkenntnistheoretische formale Bestimmung des Verhältnisses von Geist und körperlicher Erfahrung zur Voraussetzung einer kritischen Philosophie der Moral wird, denn erst wenn das erfahrene Leid gerade nicht vom menschlichen Geist getrennt, sondern als sein eigenes anderes, das nicht in ihm aufgeht, bestimmt wird, kann Leid zu einem kritischen Begriff erhoben werden und die Vermeidung bzw. Abschaffung von Leid zum Anliegen einer kritischen Philosophie der Moral. Die leibhaftige Erfahrung von Leid und dessen Vermeidung ist nach Adorno der universale Geltungsgrund einer negativen Philosophie der Moral. Die Kritik des Leidens bleibt dabei negativ, denn sie gibt nur an, dass das Leiden nicht sein soll. Problematisch ist, dass leibhaft empfundener Schmerz jeweils unmittelbar nur dem Leidenden zugänglich ist. Das heißt, individueller, unmittelbarer Schmerz eines anderen lässt sich kaum begreifen. Ich denke, aus eigener Erfahrung kann man sogar sagen, dass es fast unmöglich ist, selbst das eigene Leid, den eigentlichen schmerzlichen Impuls, sprachlich auszudrücken. Wer sich mal zurückerinnert an so Schmerzerfahrungen, wird feststellen, man kann die relativ selten irgendwie begrifflich reproduzieren. Selbst der Versuch sozusagen, sich zu erinnern, wie war das, als ich das letzte Mal Kopfschmerzen hatte oder Migräne hatte, erscheint nicht annähernd so furchtbar wie der unmittelbare Moment, in dem man diese Schmerzen hat. Also man vergisst sehr schnell diesen unmittelbaren Impuls des Schmerzes. Niemand ist dabei in der Lage, den Schmerz eines anderen in der eigenen Einbildungskraft so zu reproduzieren, wie dieser ihn erfährt. Wie kann aber dann Leid und Schmerz zu einem universalen Geltungsgrund einer negativen Philosophie der Moral werden, wenn Schmerz sich gerade nicht positiv begrifflich fassen lässt? Ich denke, trotz dieser Problematik, dass sich Schmerz oder dieser Impuls begrifflich kaum fassen lässt, sind Begriffe wie Schmerz und Leid und diese Erfahrung keinem Menschen vollkommen fremd. Und das verweist darauf, dass Schmerzen und Leiden eben nicht rein individuelle, nicht zu verallgemeinernde Erfahrungen sind. Insofern Schmerz auch ein Moment von Nicht-Identität mit uns selber ausdrückt, besitzt die Erfahrung von Schmerz und Leid einen überindividuellen Gehalt. Als individuelles Bedürfnis nach Abschaffung des Schmerzes ist der leibhafte Impuls mehr als eine rein individuelle Erfahrung. Verweist doch dieses Bedürfnis in seiner Negativität auf das Bedürfnis aller Menschen, sodass körperliches Leid zum universalen Begriff aller Menschen wird. Vor diesem Hintergrund wird der kategorische Imperativ Adornos aus der negativen Dialektik verständlich. Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln, wäre Frevel. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind, auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt. So Adorno. Mit dem kategorischen Imperativ reflektiert Adorno auf die Tatsache, dass Freiheit als unabdingbare Voraussetzung von Moral nicht realisiert ist. Vor dem Hintergrund, dass die Erkenntnis von Leid, eben nicht nur des eigenen, sondern auch des Fremden, für Adorno als a priori einer negativen Philosophie der Moral angesehen wird, wird deutlich, warum der Menschheit ein neuer kategorischer Imperativ aufgezwungen wurde. Eine aus Freiheit gesetzte Moral, wie sie Kant vorschwebt, lässt sich im Stande der Unfreiheit nicht realisieren, sodass der kategorische Imperativ Adornos, welcher gegen das Leid opponiert, die Befehlsform annehmen muss, denn die Verbrechen von Auschwitz nötigen die Menschheit dazu, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Der kategorische Imperativ Adornos ist sowohl Kritik an der Unfreiheit, die überwunden werden muss, will die Menschheit aus Freiheit den unerträglichen physischen Schmerz und die damit einhergehende Herrschaft überwinden, und zum anderen verweist er auf den Zwang, selbst im falschen Lebenszusammenhang nichts unversucht zu lassen, das Leid unter der Herrschaft zu beenden. Obwohl sich Moral nicht ohne das reflexive Moment im Denken begründen lässt, ist es die Erfahrung von physischem Leid, die für den normativen Charakter der negativen Philosophie der Moral konstitutiv ist. Deshalb führt das Leiden, in dem das Unmenschliche an der herrschenden Gesellschaft sich ausdrückt, auch im Stande der Unfreiheit zum moralischen Zwang, es abzuschaffen, auch wenn keine positive Moralbegründung aus Freiheit sich denken lässt. Versucht man abschließend, zusammenfassend festzuhalten, was unter einer negativen Philosophie der Moral, die frei von positiven Handlungsimperativen sein soll, zu verstehen ist, dann lässt sich nur sagen, dass sie Kritik ist, sowohl an der gesellschaftlichen Wirklichkeit als auch an den moralphilosophischen Konzeptionen. Adorno hält in Bezug auf die Frage der Moralphilosophie heute fest, dass ihr Inbegriff eben in dem Versuch bestünde, die Erwägung selber ins Bewusstsein zu heben, also die Kritik der Moralphilosophie, die Kritik ihrer Möglichkeiten, das Bewusstsein ihrer Antinomien ins Bewusstsein aufzunehmen. Die negative Moralphilosophie geht dabei nicht über die Komplexität und den aporetischen Charakter menschlicher Praxis hinweg, sondern hält in ihrer Reflexion fest, dass zum einen vernünftige Praxis leider vertagt werden muss, aber zum anderen das kritische Denken sich nicht mit dieser Vertagung abfinden kann, will es sich nicht im falschen Ganzen ungebrochen einrichten. Adorno versucht, Theorie und Praxis weder als absolute Gegensätze zu bestimmen, noch vollständig ineinander aufgehen zu lassen, sondern Theorie und Praxis sollen ihrer Vermittlung miteinander nachgedacht werden. Theorie als Kritik, wie sie die negative Philosophie der Moral zugrunde liegt, ist von Praxis nicht zu trennen, allerdings nicht auf ihr praktisches Moment der realisierten, versöhnten Wirklichkeit hin konzipiert, sondern vielmehr allein um des Gelingens willen formuliert, obwohl es keine Garantie für das Gelingen geben kann. In der Kritik des falschen Lebens, der Verweis auf die Notwendigkeit eines richtigen Lebens, das heißt der Realisierung von Freiheit und Überwindung des Leidens, immanent ist, besteht das praktische Moment theoretischer Kritik. Im Verweis auf die fehlende Garantie, dass dieses richtige Leben realisiert werden kann, liegt die theoretische Einsicht, dass deren praktischer Anspruch nur negativ formuliert werden kann. Der Vorrang der Kritik der Theorie gegenüber der Praxis resultiert daraus, dass allein die kritische Destruktion des Falschen die Möglichkeit der Herstellung des Richtigen beinhaltet. Aber allein aus dem Verweis, dass es anders werden muss, damit es besser wird, lässt sich nicht ableiten, dass etwas besser wird, wenn es anders wird, sodass die richtige Praxis als normative Handlungsanweisung sich nicht bestimmen lässt, vor allem nicht, weil die Subjekte sich angesichts ihrer Unfreiheit und dem totalen gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang noch gar keinen Begriff von Freiheit, und Freiheit wäre die Voraussetzung gelungener Praxis, bilden können. Angesichts der gesellschaftlich bedingten Heteronomie muss Praxis misslingen, aber indem aus diesem Grund Praxis vertagt werden muss, bleibt auch Theorie ohnmächtig. Solange Theorie von einer gelungenen Praxis abgeschnitten ist, kann sie nur als Kritik an der falschen Praxis auf die Notwendigkeit einer richtigen Praxis hin zur Veränderung dieser Welt verweisen. Freiheit, die ich meine, ging es heute. Was tun? Wie ich schon zu Beginn sagte, haben ja nicht nur David Hasselhoff und Marius Müller-Westernhagen das Wort der Freiheit ideologisch verseucht, sondern auch noch andere Gestalten wie Juliane Werding, Peter Maffay und andere. Aber auch ein Georg Kreisler hat sie weniger ideologisch besungen. Dafür bleibt heute keine Zeit mehr. Was haben wir gehört? Zuerst einen Vortrag von Lars Quadfasel von 2011 über die Abgründe der Autonomie zur Kritik von Freiheit und Subjektivität. Und dann in der zweiten Stunde ein Vortrag von Paul Menz von 2013. Sehr philosophisch über die letzten 200 Jahre. Philosophie im Angesicht der Verzweiflung. Adornos negative Philosophie der Moral. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM mal wieder, bis der ideologische Staubsauger ein andermal wieder saugt. Auf Wiederhören.